wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist? Siehst du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben? Sie sagen: Unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugnisablegenden auf.